tief in dem Himmel, da liegt mein Heimatort. Es ist gar lang schon her, dass ich von dort bin fort. Doch die Erinnerung, die bleibt mir stets gewiss, dass ich den Himmel gar nie vergiss. Es war in me.